Bäume blühen im Januar. Und milde Winde wehen seit Neujahr. Seit wie vielen Wintern wollte ich schon mit dir einen Schneemann bauen, mein Sohn. Mit deinem Schlitten seh ich dich nun im Regen stehen. Hast im Leben noch nie Schnee gesehen. Habe selbst fast vergessen, was Eisblumen sind, die ich an die Scheiben hauchte als Kind. Habe seitdem nur immer durch Fenster geschaut, die niemals beschlagen, ob es friert oder taut. Das alles Neue, das Alte verdrängt, hab ich immer gewusst. Und doch spüre ich auch den Verlust. Der Tag und die Nacht, der Wind und der Regen von Menschen gemacht. Es scheint sich die Erde wie im Fieber zu drehen. Eisberge schmelzen, neue Wüsten entstehen. Für meine Kinder wünschte ich mir schon eine wärmere Welt. Hab sie mir nur nicht so vorgestellt.